Da steht nun einer fast schon unterm Galgen. Der Kalk ist schon gekauft, ihn einzukalken. Sein Leben hängt an einem Brüchchen Fädchen. Und was hat er im Kopf, der Bursche? Mädchen, schon unterm Galgen ist er noch bereit. Das ist die sexuelle Hörigkeit. Er ist schon sowieso verkauft mit Haut und Haar. Bei ihr hat er den Judaslohn gesehen. Und er beginnt nun zu verstehen, dass ihm des Weibes Loch das Grabloch war. Und er mag wüten gegen sich und toben, bevor es Nacht wird, liegt er wieder droben. Sie können morgen am Geschäft vorbeikommen und sich Ihr Geld holen, aber nach der Krönung. Frau Peachum, Sie sehen mich sprachlos. Antreten! Wir versammeln uns in einer Stunde vor dem Buckingham-Palast. Polente! Bis zur Wache bin ich gar nicht gekommen. Die Polizei ist schon da. Versteckt euch! Stell die Kapelle zusammen! Na, vorwärts! Und wenn du mich sagen hörst, harmlos, verstehst du mich? Harmlos! Harmlos? Ich verstehe gar nichts. Selbstverständlich verstehst du gar nichts. Also, wenn ich sage harmlos, dann spielt ihr irgendeine Art von Musik, ja? Los! Jetzt wird durchgegriffen, Herr Bettlers Freund. Gleich mal in Ketten legen, Smith. Ach, da sind ja einige von den reizenden Tafeln. Ein Opfer militärischer Willkür. Sind Sie das? Guten Morgen, Brown. Guten Morgen. Gut geschlafen. Hä? Morgen, Brown. Sagt er das zu mir? Kennt er einen von euch? Ich glaube nicht, dass ich das Vergnügen habe, dich zu kennen. So? Nicht? Morgen, Brown. Hauen Sie ihm den Hut vom Kopf! Ich bin doch kein Verbrecher. Ich bin doch ein armer Mensch, Brown. Mich können Sie doch nicht so schlecht behandeln, Brown. Sie stehen doch vor der schlimmsten Stunde Ihres Lebens. Möchten Sie Kaffee? Kinder, gebt doch mal dem Herrn Polizeichef einen Schluck ab. Ist doch kein Benehmen. Vertragen wir uns alle. Wir halten uns doch alle an das Gesetz. Das Gesetz ist einzig und allein gemacht zur Ausbeutung derer, die es nicht verstehen oder die es aus nackter Not nicht befolgen können. Und wer von dieser Ausbeutung seinen Brocken abbekommen will, muss sich streng an das Gesetz halten. Abmarsch der Truppen zur Spalierbildung. Der Abmarsch der Ärmsten der Armen eine halbe Stunde später. Ja, ganz recht, Herr Peachum. Abmarsch der Ärmsten der Armen in einer halben Stunde nach Old Billy ins Gefängnis in die Winterquartiere. So, Jungs, nun sammelt mal alles ein, was da ist. Habt ihr schon mal was von Tiger Braun gehört? Diese Nacht, Peachum, habe ich nämlich die Lösung gefunden und ich darf wohl sagen, einen Freund aus Todesnot errettet. Ich räuchere einfach ihr ganzes Nest aus und sperre alles ein wegen... Na, wegen was wohl? Wegen Straßenbettel. Sie schienen mir doch anzudeuten, dass Sie mir und der Königin an diesem Tage die Bettler auf den Hals schicken wollen. Und diese Bettler nehme ich mal fest. Da kannst du was lernen. Braun, ich kann Sie da vor einer Übereilung bewahren. Gott sei Dank, Braun, dass Sie da zu mir gekommen sind. Sehen Sie, Braun, diese paar Leute können Sie natürlich verhaften. Die sind harmlos. Harmlos! Was ist denn das? Musik. Sie spielen ebenso gut sie können. Das Lied von der Unzulänglichkeit. Kennen Sie nicht? Da können Sie was lernen.